Kapitel 9. Was ist denn hier los? Will Frau Schenk wissen und nähert sich schnell dem Computer. Plötzlich ist sie ganz blass. Fragen Sie doch mal Frau Bille, ob sie diese Person, diesen Mann hier wirklich nicht kennt, sagt Peer. Christiane Bille kommt nun auch näher und sieht verständnislos von einem zum anderen. Wir, Herr Roth und ich, also wir haben Frau Bille gestern zusammen mit diesem Mann in der Düsseldorfer Straße gesehen. Die beiden kennen sich. Wir glauben, da gibt es einen Zusammenhang zwischen, erklärt Peer, aber Frau Schenk hört nicht weiter zu und unterbricht ihn. Ja, die kennen sich. Na klar, kennen die sich. Die Zentralbank hat zu einem Weihnachtsessen eingeladen. Er hat mich dorthin begleitet und dann saßen die beiden zufällig nebeneinander. Aber Frau Bille hat ihn hier auf diesem Film nicht erkannt. Die Verkleidung war einfach zu perfekt. Außerdem weiß sie auch nicht, dass... Was weiß sie nicht, will Claudius jetzt wissen. Dass das mein Sohn ist, sagt Frau Schenk ganz leise. Ihr Sohn? Ruft Frau Bille. Aber wieso weiß ich? Er hat es Ihnen wohl nicht gesagt. Er trägt ja auch den Namen seines Vaters. Frau Schenk fängt an zu weinen. Das ist ja ein Ding, ruft Peer. Aber warum? Fragt Claudius. Ich meine, Sie verdienen nicht schlecht. Ihr Sohn studiert und arbeitet nebenher als Brezelbub. Er ist mein einziges Kind. Sein Vater hat uns vor vielen Jahren verlassen, erzählt Frau Schenk. Sie scheint froh zu sein, dass sie jetzt über alles sprechen kann. Und das lange Studium, die Bücher, die vielen anderen Wünsche, dann das teure Auto. Und da haben Sie zusammen mit Ihrem Sohn einfach die beiden Überfälle geplant? Fragt Claudius ungläubig. Nein, das war ganz allein seine Idee. Ich habe erst nicht geglaubt, dass er es ernst meint, aber dann stand er da plötzlich mit seiner komischen Pistole. Und da habe ich natürlich mitgespielt. Ich bin doch seine Mutter. Es war auch so einfach. Nur diese Angst, dass alles auffliegt. Immer diese Angst. Frau Schenk, ich glaube, Sie sollten sich der Polizei stellen, sagt Peer. Wenig später holen zwei Polizisten Frau Schenk ab. Ihren Sohn nimmt die Polizei wenig später im Wagner fest.